Thank you.

nicht einig. Wieso? Ja, nö, aber... Nö. Ja, das auf jeden Fall, das auf jeden Fall. Soundtrack ist mega. We'll be right back. auch nicht die Leipziger Polizei, sondern ihre Scheißtabletten. Ihre Scheißtabletten. Ihre Scheißtabletten. Ihre Scheißtabletten. Ihre Scheißtabletten. Ihre Scheißtabletten. Voll in die Fresse! Sie alle wissen, ich bin da. Also mir haben sie Grund, mich zu lieben.

Ich hab gehört, da gibt's ein fette Party. That thing is on a better shit. That thing is on a better shit.